Was ist das Besondere an diesem Gesangsstil in der Tradition der Kirana Krana, wie soeben von Svaigandharva gehört, dem Lehrer von Bhimsen Joshi? Die Mehrzahl der Sänger der nordindischen Klassik kommen aus dieser Tradition. Sie wurde maßgeblich von Abdul Karim Khan und seinem Cousin Abdul Wahid Khan bis in die 40er und 50er Jahre des letzten Jahrhunderts geprägt. Abdul Karim und Abdul Wahid revolutionierten die moderne Gesangsform Khayal. Sie fügten ein langsames Tempi hinzu, Vilambit. So kann von dem Sänger jede Note einer Raga-Skala, Note für Note, in einer Gesangsdarbietung beschrieben werden. Beeinflusst von der südindischen Klassik hat Abdul Karim Khan dem Einsatz einer neuen Ornamentik besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Muster sind wellenförmig und setzen sich nur aus dem Notenmaterial der Raga-Form selbst zusammen. Es ist auch ein Markenzeichen von Gesangsinterpretation im Stile der Kirana Karana, dass die zweite Note, Rishab, als natürlich, das heißt weder vermindert noch erhöht und auch nicht betont, gespielt wird. Neben der Kirana Karana hat Bhimsen Joshi in seiner eigenen künstlerischen Entwicklung auch Stilelemente aus anderen Karanas eingeflochten. Wir hören Bhimsen Joshi mit einem Khayal aus der CD The Versatile Bhimsen Joshi Khayal Volume 4. Im Jahre 2001 beim indischen Label Music Today veröffentlicht. Die Raga-Form ist Kamach Bhatiyar, eine Mischform aus dem Nachtraga Kamach und Raga Bhatiyar. Raga Bhatiyar ist ein antiker Raga, der auf König Bhatrari aus dem 1. Jahrhundert vor Christi Geburt verweisen soll. Bhatiyar wird in der Morgendämmerung gespielt, während Kamach als Nachtraga eher selten für den Gesangsstil Khayal verwendet wird, vielmehr für Tumris der leichten Klassik. Joshi präsentiert uns Raga Kamach Bhatiyar in einem mittelschnellen Tempo, Madhyalaya, und in einem 16er Beat, Tental. Yeah. ताजा भटियार सारे मबद सारे नींद दाव पढ़ा दाव पाऊं मंगारे पाऊं यार सारे गदार नींद दाव सारे गदार ने मबद दाव पापा पाऊं मंगारे पियार But as I Bhimsen Joshi war weit mehr als nur ein herausragender Sänger der nordindischen Klassik und ein Khayal-Interpret im Stil der Kirana Gharana. Joshi war auch Liebhaber von schnellen Autos und immer unterwegs auf Konzertreisen innerhalb Indiens. Für seine internationalen Tourneen nannte man Bhimsen Joshi bald den fliegenden Musiker Indiens. Bei den Piloten der indischen Fluglinien war er bestens bekannt. Für Musiklabels war es kaum möglich, aus dem engen Konzertkalender ausreichend Zeit für Schallplattenaufnahmen zu bekommen. Im Alter von nur 31 Jahren gründete Bhimsen Joshi das Savai Gandharva Sangeet Mahotsav zu Ehren seines Lehrers Savai Gandharva und zunächst als Plattform für die Gesangskunst der Kirana Gharana. Diese Festivalaktivitäten begannen mit einem privaten Konzert am 16. Tag nach dem Ableben von Savai Gandharva, dem Lehrer von Bhimsen Joshi, bei dem er 15 Jahre Unterricht nahm. Ein Jahr später, 1954, organisierten die Schüler zum ersten Todestag ihres Meisters ein Musikfestival. Seit 1953 findet das Musikfestival Savai Gandharva alljährlich in Pune statt. Es wurde von Bhimsen Joshi selbst 49 Jahre lang begleitet, bis 2002. Zuletzt trat Bhimsen Joshi aus gesundheitlichen Gründen im Jahre 2004 auf. Da war er 82 Jahre alt. Heute organisiert sein Sohn Srinivas Joshi das Festival. In Indien ist es einfach bekannt als Savai. Es ist eines der wichtigsten Festivals, wenn nicht gar das wichtigste, für die indisch-klassische Musik. Für jeden Nachwuchsmusiker der indischen Klassik ist eine Einladung zum Savai Gandharva der Garant für den Beginn einer professionellen Musikerkarriere. In der Tradition des Savai Gandharva Sangeet Mahotsav beendete immer der Gründer selbst das Festival. Wir hören Bhimsen Joshi aus einem Live-Mitschnitt vom 39. Savai. Am 14. Dezember 1991 präsentierte Bhimsen Joshi am dritten Tage zum Abschluss des Festivals vier Ragas, Deskar als den zweiten Raga. Deskar ist ein Spätmorgenraga mit fünf Hauptnoten. Es entfällt die vierte und siebte Stufe, Madhyam und Nishad. Alle fünf Hauptnoten werden als natürlich, als Sudha gespielt. Auf der Website von IMC www.imcradio.net

सगर कुटुंबी के रुद्रादे सगर कुटुंबी के रुद्रादे